Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2. Weimar, 16. April 1788. So wie du in gar vielen Dingen vernünftiger denkst und handelst als ich, so hast du es auch diesmal getan, und ich danke dir recht sehr dafür. Falsche Diskretion hat mich abgehalten, von Wieland zu fordern, den ich gerade jetzt nicht solvendo glaubte. Zugleich fürchtete ich, durch ein voreiliges Fordern meinem Kontrakte überhaupt Schaden zu tun, wenn er allenfalls willens gewesen wäre, mich en gros nicht per Bogen zu bezahlen. Da dieses indessen noch sehr zweifelhaft ist, so glaube ich ganz recht getan zu haben, dass ich deinem Rate folgte und mir 50 Taler auf Abschlag von ihm bezahlen ließ, welches ganz ohne Schwierigkeit ablief. Ich bin also meiner Verlegenheit überhoben, und an der Beid'schen Schuld sind doch 100 Taler abgetragen. Die anderen will ich durch Crusius besorgen lassen, weil ich mich hier recht gut durch die Einnahme von der Thalia und dem Merkur hinhalten kann. Die Dahlbergschen Gelder rechne ich nicht, weil er mich immer mit meinem Wechsel bei der deutschen Gesellschaft schikanieren kann. Im Ganzen genommen ist mir doch jetzt leichter ums Herz, weil ich ohne Mühe, das heißt ohne mich zu überspannen, jetzt mehr erwerbe, als ich aufgehen lasse. Ich bin also doch auf dem Wege zur Genesung, und so langsam vielleicht auch mein Schuldenzahlen geht, so geht es doch, und das ist mehr, als ich seit 29 Jahren mich erinnern kann. Schlägt die niederländische Rebellion ein, dass innerhalb 2 Jahre eine neue Auflage zu machen ist, so habe ich gleich 400 Taler bar und ohne Mühe verdient, denn unter 4 Alphabeten beträgt sie nicht, und Crusius hat mir für die 2. Edition 4 Taler zugesagt. Da mich Riga bezahlt hat, so kann ich dieses Theater auch künftig bei meinen Stücken rechnen, und dann habe ich Aussichten aufs Wienerische, weil mein Fiesco dort, wie du weißt, eingeschlagen und meines Namens Gedächtnis also dort gestiftet ist. In einigen Jahren verhilft mir eine Generaledition meiner Stücke dann auch zu einer baren Summe. Kleinere Aufsätze für den Merkur, die ich in dieser Zeit zustande bringen muss, nebst den schon vorhandenen in der Thalia und anderswo, geben Stoff zu einigen Bänden vermischter Schriften, so wie meine Gedichte sich bis dahin zu einer unnetten Sammlung häufen. Das sind also meine Ruhepunkte fürs Künftige, die ich mir darum gegenwärtig mache, um Mut und Freude bei mir zu erhalten. Auch dir, denke ich, sollen sie in meiner Seele angenehm sein, und übertrieben wirst du sie nicht finden. Lass mich doch wissen, ob du wegen deiner Ausgaben nicht verlegen bist oder werden kannst. Dies wird mich sehr beruhigen. Es kränkte mich längst, dass ich dir, bis jetzt noch gar nicht habe Wort halten können, weil du vielleicht doch bei deinem Arrangement darauf gerechnet hattest. Du kennst zwar meine ganze Lage und mein Wesen und dass es dir nie einfallen konnte, mir darüber böse zu sein, weiß ich auch, aber dann sehe ich wieder nicht ein, warum du von meinem schlimmen Schicksale leiden sollst und warum ich dich darein verflochten habe. Bist du aber nicht geniert, so tröste ich mich mit der Aussicht, auch diesen Berg endlich abzuwälzen und die angenehme Zeit zu erleben, wo das fatale Wort Geld nie unter dir und mir mehr genannt werden wird. Lebe wohl, auch ich will keine bessere Materie mit diesem Geldbriefe beschmutzen. Jetzt sehne ich mich nach glücklichen Nachrichten von Minna, die du mir hoffentlich mit kommender Post melden wirst. Grüße mir beide recht herzlich. Dein S. Die Bibliothekbücher lass mir noch 9 oder 10 Tage, dann sollen sie mit Messgelegenheit folgen. Sei so gut und nenne mir in deinem nächsten Briefe die Namen der 2 Bücher, die von der Chronologie, Genealogie, Diplomatik und so weiter handeln. Du hast sie mir einmal geliehen, und ich will sie mir durch Crusius kommen lassen. 1 ist von Gatterer, glaub ich.